1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine offene Runde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und schon geht's los mit der ersten Anruferin und die heißt Christiane und ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Christiane. Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe meine Tochter bei einem Wildunfall verloren. Bei einem vor was? Vor genau 130 Tagen. Moment, die Sarah, die hat... Lass mich fragen, bei was für einem Unfall? Bei einem Wildunfall. Wildunfall, was heißt das genau? Ja, und zwar ist die Sarah von hier, von uns zu Hause mit dem Auto losgefahren, fuhr über eine Autobahnbrücke und auf dieser Brücke befanden sich drei Wildschweine. Und da wollte sie dem Wildschwein ausweichen und ist mit einem Wildschwein zusammengestoßen, hat sich dann gedreht und zur gleichen Zeit kam Gegenverkehr. Sie ist dann mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen und war sofort tot. Das war vor 130 Tagen, sagst du? Ja, sie hat heute Geburtstag. Ach, sie hätte heute Geburtstag. Wie alt ist deine Tochter geworden, Christiane? Also sie wäre heute 22 geworden. 22. Ja. Gott, was für ein Unglück. Ja, das ist, glaube ich, so der Albtraum aller Eltern. Absolut, ja. Ja. Ja. War deine Tochter sofort tot oder ist sie im Krankenhaus gestorben? Nee, sie war sofort tot, ist mir gesagt worden. Also der Unfall ereignete sich so gegen 23 Uhr und erst am nächsten Morgen, so 4.30 Uhr, waren die Polizisten bei uns, weil sie hatte wohl keine Papiere dabei oder die sind aus dem Auto geschleudert worden, das weiß ich nicht, sind auch nicht gefunden worden. Und dann dauerte das halt so lange, jemand da rausbekommen hatte, dass sie eben hier zu uns gehörte. Mhm, ja. Und dann standen die morgens hier vor der Tür und klingelten und das schneidste natürlich nicht. Da denkst du, Mensch, naja, wer weiß, sie wollte ja zur Disco noch fahren, wollte noch eine Freundin abholen. Ja. Ne? Aber damit rechnet man nicht. Und dann zeigten mir die ein Foto von ihr, von der Unfallstelle, was dort aufgenommen worden ist. Und dann halt die Frage, ist das ihre Tochter? Und ja. Ach, die haben ein Foto von deiner verunglückten Tochter dir gezeigt? Ja. Ja, die hatten ja keine weiteren Papiere. Hast du denn deine Tochter dann auch nochmal gesehen, also außerhalb des Fotos? Wir sind dann am nächsten Tag, also sie wurde dann erstmal in ein Bestattungshaus gebracht dort, ne? Und dann konnten wir am nächsten Tag von ihr Abschied nehmen und das, ja, weiß ich auch nicht, das ist alles, ich kann die Situation nicht so beschreiben. An welchen Verletzungen ist sie gestorben? Weiß man das? Kann man das sagen? Ja, sie hatte einen Genickbruch. Sarah hatte nicht mal einen blauen Fleck, gar nichts. Also sie sah aus, als ob sie schläft. Ne? Achso, es war ihr nicht anzusehen. Nein, überhaupt nicht. Du hast wahrscheinlich ganz viel über diesen Unfall dich informiert. Wäre der vermeidbar gewesen? Nein. Also das ist... ich habe auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, das ist eine Verkettung von so viel unglücklichen Zufällen, sage ich mal, ne? So 1 zu 1 Million. Also, dass sich überhaupt auf dieser Brücke Wild befand, weil die ganze Straße ist gesichert mit Wildzäunen und nur an dieser einen Stelle vor dieser Brücke, da ist so ein Durchbruch praktisch, ne? Dass die dort rauf konnten auf diese Brücke und das Auto, was entgegengekommen ist, auf dieser Straße fahren sonst um diese Uhrzeit wirklich fast, da fährt nie ein Auto lang. Also wirklich eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen und Zufällen. Genau. War sie dein einziges Kind? Ja. Ja. Lebst du mit dem Vater von deiner Tochter noch zusammen? Nein, wir leben getrennt, aber sie hatte immer einen sehr guten Kontakt zu ihrem Vater und den habe ich jetzt heute auch noch. Also der Vater ist auch allein lebend und ist fast jeden Tag bei uns. Wir versuchen uns dann auch, also ich habe wieder geheiratet. Du sagst immer uns, wer ist uns? Na, unsere Familie. Ich bin wieder verheiratet seit 2 Jahren. Lebe mit meinem Mann hier und mein Vater, der wohnt so ein Haus weiter von uns und wir halten also sehr viel zusammen. Von Sarah, die beste Freundin, die ist fast täglich hier bei uns und das ist so ein gegenseitiges Aufbauen und ich denke, es tut uns allen sehr gut. Ja, natürlich. Sie hatte auch einen sehr großen Bekanntenkreis auf ihrer Beerdigung, waren so circa 400 Menschen und ich kannte sehr, sehr viele. 400 und wir sind eine ganz kleine Gemeinde, ne? Wie habt ihr denn die Beerdigung zelebriert? Ist doch etwas Besonderes geschehen? Ja, also weißt du, so als junger Mensch, man kann nicht so eine Beerdigung machen. Also für mich stand das fest, ich konnte nie, jetzt würde ich nie eine Beerdigung so machen, so wie bei älteren Leuten, ja. Wir hatten uns mit der Musik sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben einen Musiker bei uns im Bekanntenkreis. Der hat persönlich ein Lied aufgenommen, sagt er, Christiane, selber singen, das schaffe ich nicht, ich nehme dir das aber auf. Und so anfangs, bis so alle eingetroffen waren, hatten wir dann auch über den Friedhof ihr Lieblingslied von Kalkbrenner, das lief, bis sich alle eingefunden haben. Dann wurden eben ihre Lieder, so ihre Lieblingslieder gespielt. Und dann, so die Rede. Dann wurde der Sarg zum Grab getragen. Gehst du viel auf den Friedhof? Ja, ich bin da täglich mehrere Male. Ja. Ich wohne nun auch nur 5 Minuten vom Friedhof weg. Und das ist natürlich ein Schicksalsschlag, den kann man gar nicht ermessen, wenn man das nicht erlebt. Nee, kann man nicht. Ein Kind zu verlieren unter solchen Umständen, ein so junges Mädel, wie dein Mädchen war, ist unermesslich schmerzhaft, glaube ich. Ja. Unermesslich. Du hast gerade gesagt, dass da viele Leute immer zu dir und zu euch kommen. Ja. Das ist natürlich schon eine kleine Hilfe, sagen wir es mal so. Ja. Mit dem Tod und mit dem Verlust muss ein jeder alleine zurechtkommen, aber es ist eine Hilfe, wenn du mit deinen Angehörigen und der Freundin von deiner Tochter sehr viel reden kannst. Ja. Ja, auch das Schlimmste, wenn ich das so oder wenn das so totgeschwiegen wird, ne? Ich meine, durch das Internet, was ich vorher gar nicht hatte, wir haben uns aufgrund dieses Unglücks erstmal Internet zugelegt und da hat man natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Da wurde uns auch geholfen, von ihren Freunden dort eine Homepage für Sarah einzurichten und da hat man natürlich auch sehr viel Kontakt und da ist auch die Anteilnahme sehr groß, was die jungen Leute dort in das Gästebuch eintragen und so, das hilft mir eben schon unwahrscheinlich. Ne? 130 Tage. Ist das eine Zeit, in der man oder während der man das schon versteht, dass die Tochter tot ist? Oder stehst du manchmal neben dir und denkst, das kann ja gar nicht sein, die kommt nach Hause wieder? Immer. Immer. Das habe ich immer. Das hat sie heute. Manchmal begreift man das und oder es gibt halt Tatsachen, wo man da nicht drumherum kommt. Zum Beispiel ist es auch so, sage ich immer, es kommt dann zum Teil noch Post, obwohl doch jeder weiß, dass sie weggezogen ist. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das sind so Tatsachen, da wird dir dann bewusst, Menschenskinder, sie kommt nicht. Sie hat bei euch in der Wohnung im Haus gewohnt? Nein, sie hatte so seit einem Jahr eine eigene Wohnung, aber die Wohnung war nur 4 Kilometer von unserem Haus weg und war natürlich auch jeden Tag da. Also wir hatten auch ein echt Top-Verhältnis. Und diese Wohnung ist aufgelöst jetzt? Ja, das konnte ich persönlich selber nicht. Das hat dann mein Mann in Angriff genommen mit unseren Freunden. Und die wurde dann aufgelöst und nun ist es aber so, dass halt bei uns ihre ganzen Sachen stehen. Also mein Mann hatte das dann alles in Kisten verpackt, in Umzugskartons. Und die Kisten und die Sachen stehen jetzt wo? Bei uns auf dem Boden stehen jetzt 30 Umzugskartons mit persönlichen Sachen. Gehst du da manchmal hin und guckst dir die Sachen an? Ja. Ja. was wahrscheinlich noch schmerzhafter dann ist, wenn die Erinnerungen dann kommen, nachdem du die Sachen siehst. Also wenn das so ihre Sachen sind, die sie zum Anziehen hatte, weißt du, das riecht ja alles noch so nach ihr. Heute, sagst du, hat sie Geburtstag. Das ist ja dann ein ganz besonders schwieriger Tag. Wie wirst du diesen Tag verbringen? Es kommen, wir haben uns nachher mit Freunden auf dem Friedhof verabredet. Den Stein konnte ich natürlich jetzt nicht setzen lassen. Bei uns ist noch so Frost im Boden und Schnee und alles. Das ging noch nicht. Der Stein ist bestellt, der ist auch schon da, aber der konnte halt noch nicht gesetzt werden. Und da hatte ich ihr so einen großen Engel organisiert. Den habe ich heute Nachmittag schon mit meinem Mann zum Friedhof gebracht. Wir werden uns nachher mit ihren Freunden treffen und dann habe ich ihr so pinkfarbene, weil pink war ihre Lieblingsfarbe, pinkfarbene Luftballons organisiert, die man so mit Helium werden die nachher befüllt und dann treffen wir uns alle auf dem Friedhof und werden dann ihrer so gedenken. Und danach werdet ihr noch ein wenig zusammen sein. Das denke ich, ja. Ja, das finde ich auch richtig und wichtig. Ja. Ich weiß nicht, ob es für dich vielleicht ein guter Tipp ist. Dennoch will ich es dir mal sagen oder meine Psychologin kann dir das gleich auch nochmal erklären. Ich erzähle hier oft in der Sendung von einer Selbsthilfegruppe, die heißt Verweis der Eltern. Ja, da bin ich schon. Da bist bei. Du schon. Ja. Bist schon bei. Ja. Da war ich schon einmal zum Gespräch. Da hatten wir so ein Alleingespräch. Und nächste Woche gibt es da ein Treffen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, weil die, das hört sich jetzt dumm an, aber die warten natürlich immer, bis so 3, 4, 5 Eltern so sich gefunden haben, in Anführungsstrichen. Ne? Und wenn dann so eine Gruppe ist, das muss dann auch passen. Und ich hatte in der letzten Woche einen Anruf bekommen, dass dort am 15. ist da ein Treffen. Und da fahre ich auch hin. Ja, da bin ich schon bei. Das finde ich eine gute Entscheidung. Und das kannst du sicher mal ausprobieren, ob das was für dich ist. Für jeden ist es nicht etwas, aber ich höre sehr viel gute, kriege sehr viel gute Rückmeldungen. Mir tut es von tiefem Herzen leid, Christiane. Danke. Von tiefstem Herzen. Und ich glaube allen Menschen, die jetzt zugehört haben, du hast deine Tochter verloren und das ist etwas so Trauriges. Ich wünsche für diesen Tag, für diesen Geburtstag, für diesen wichtigen Tag viel Kraft für dich. Und für deine Angehörigen. Und ich schlage aber vor, dass wir dich auf jeden Fall jetzt nochmal anrufen. Dann habt ihr auch noch ein bisschen Zeit im Hintergrund zu reden, meine Psychologin und du. Okay. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir, Christiane, und wir melden uns gleich wieder. Jürgen, ich bedanke mich und wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, ja? Vielen Dank. Gut. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50. 50, das ist unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei. Wenn ihr uns hier live erreichen wollt, im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Ja, und es geht gleich weiter mit der Andrea. Und die Andrea ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Andrea, um was geht's bei dir? Mein Mann hat sich vor 2 Jahren von mir getrennt, am 10.3. Und nach wie vielen Jahren? Nach 20. Nach 20 Jahren? Ja, und morgen am 10.3. ist unser Scheidungstermin. Das heißt, ich muss morgen zum Gericht. Ja. Und dann wird endgültig das besiegelt, das Ende. Ja. Weswegen habt ihr euch getrennt? Ach, ich denke mal, auseinandergelebt, viel Arbeit. Wir sind viel in Vereinen am Arbeiten gewesen. Er hatte eine Firma oder hat sie noch. Ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet. Ja, da haben wir 2 Kinder, 2 Mädchen, sehr anstrengend, die Große. Ja, und das hat sich irgendwie alles auseinandergelebt. Ja, und dann hat er sich Mann und Frau zugewandt. Oder die sich ihm, auf jeden Fall sind die beiden jetzt ein Paar. Wann hast du das gemerkt oder gewusst, dass das eine andere Frau ist? Er hat sich im März getrennt und ich habe ihm immer gesagt, du hast ein Verhältnis. Nein, er hat immer bestritten und im Oktober hat er es mir dann doch gesagt, da hatte er schon über ein Jahr. Also es geht schon sehr lange mit einer Freundin, Bekannten von mir, ja. Ich muss nochmal fragen, gerade am Anfang hast du gesagt, wann genau habt ihr euch getrennt? Am 10.3.2008. 2008, ja. Ich hatte 9 verstanden. Nee, 8 schon. Ja. Liebst du denn deinen Mann noch? Ich glaube schon. Wie war denn dann der Kontakt so in der letzten Zeit? Wir arbeiten jeden Morgen zusammen. Ach, ihr arbeitet jeden Tag zusammen? Ja, wir haben uns noch nie gestritten, auch in den letzten 2 Jahren nicht. Weil ich denke einfach, Rosenkrieg braucht keiner. Und der leidet genauso wie ich. Deshalb verstehe ich das Ganze auch nicht. Oder ob er jetzt nicht mehr zurück kann von dieser Frau, ich weiß es nicht. Ihr streitet nicht, ihr arbeitet professionell zusammen? Ja. Wie viele Stunden am Tag? 3, 4. Was ist das für eine Firma? Eine Schlosserei. Eine Schlosserei. Und ja. ihr seid beide auf dem Büro oder ist ihr... Na, wir teilen uns ein Büro. Ein Büro. Mhm. Mhm. Wie lange arbeitet ihr da zusammen schon in dieser Firma? Ich bin jetzt angefangen, letztes Jahr Oktober, nach der Trennung erst. Ach so? Ja, dann hat der Buchhalter aufgehört und dann habe ich so aus Spaß gesagt, da wäre doch ein Job für mich, weil ich muss ja wieder arbeiten gehen. Hast du es auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken gemacht, da bin ich ihm näher? Nein. Aber da, das heißt ja schon was, sich dem auszusetzen. Ja. Da sitzt der Mann, der sich von mir getrennt hat. Ja gut, die erste Zeit habe ich gesagt, vielleicht wird es ja noch weit, dann war November und dann hat er mir einen Vorschlag gemacht, wir können zur Eheberatung gehen und da habe ich ja gesagt. Übrigens bin ich meinem Mann nicht einmal hinterhergelaufen. Mhm. Ich habe so seine Wünsche respektiert und akzeptiert, ja, und dann... Wollte er das denn, dass du da arbeitest? Ja, er findet das ganz toll. Mhm. Er kann mich auch nicht loslassen. Aber er liebt mich nicht mehr. Er liebt diese andere Frau. Ja. Seid ihr denn dann auch zu einer Eheberatung noch gegangen? Ja, aber er hat während dieser Zeit die andere Frau nicht losgelassen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt und dann habe ich dann im Januar gesagt, bis 2 Jahren, ich kann das so nicht. Und dann, ja. Aber wie schmerzhaft für dich. Du liebst diesen Mann, willst eigentlich mit dem noch zusammen sein und siehst den jeden Tag und arbeitest auf so engem Raum mit dem zusammen. Ja. Das heißt, du hast ja gar keine Chance, dich irgendwie wirklich von ihm zu entfernen oder zu trennen. Nee, ich kriege auch alles mit. Ich habe volle Kontengewalt, das heißt, ich weiß, wofür er sein Geld ausgibt, wie viel Geld seine Freundin ausgibt. Ich sehe, wenn er schlecht drauf ist, wenn er... Und er erzählt mir auch alles. Wir sind viele richtig gute Freunde. Mhm. Nur mit dem Unterschied, er hat jemanden und ich habe halt keinen. Und nochmal zu dieser Firma. Ja. Wem gehört die? Die gehört meinem Mann. Alleine? Ja. Und er hat dich im Nachhinein da reingeholt und du hast Kontengewalt über diese Firma? Über alle Konten, auch privat. Ah, das ist ja eine komische Konstruktion. Was ist denn bitte? Warum macht er denn das? Warum tut er sich das an und warum tut er dir das an? Ich glaube, er macht das, weil er hat außer mir, also als freundschaftliches Verhältnis, hat er überhaupt kein freundschaftliches Verhältnis mehr zu irgendjemandem. Er hat keine Eltern mehr, zu seinen Geschwistern hat er nicht den Kontakt. Freunde hat er alle, der hat alle Freunde verloren. Kommt er? Ist ein sehr umgänglicher Mensch. Ja. Und er hat nur noch mich. Kommt denn seine neue Partnerin noch ab und zu mal in die Firma? Ja, wir sind uns jetzt schon mal über den Weg gelaufen. Und ich habe auch vor kurzem, waren wir auf einem Event, meine kleine Tochter und ich, und da habe ich die Tochter von seiner Freundin mitgenommen. Mhm. Weil die beiden sich halt gut verstehen. Ich dachte, dann nehmen wir sie mit. Wohnen die beiden denn jetzt von dir weit entfernt? Ich, 5 Minuten mit dem Auto. Sind eine Kleinstadt. Ja, das heißt, du kennst vom Ansehen diese Frau schon. Ja, sie ist seit 20 Jahren meine Freundin. Die ist seit 20 Jahren deine Freundin? Ja, eine Freundin halt. Also nicht eine Freundin. Freundin, aber eine Freundin, ja. Ja. Aber du hast gerade gesagt, die war jetzt 1-2 Mal schon da. Dann kann das ja nicht so eng sein. Geht sie dir denn im Moment aus dem Weg? Die hat Angst vor mir, ja. Mhm. Ist wirklich alles ganz seltsam. Und deshalb, diese Scheidung, das ist für mich morgen irgendwie so ein Traum. Wie dann? Habt ihr morgen einen Entscheidungstermin beim Richter? Mhm. Und dann geht ihr wieder in euer Büro, macht eure Arbeit? Nee, aber morgen habe ich frei. Aber übermorgen dann wieder? Ja, Donnerstag, Mittag. Und du hast Einblick auf seine privaten Konten? Ja. Wie viel Geld er privat ausgibt? Und dann kannst du dir überlegen, na, was haben die sich jetzt gerade angeschafft? Ja. Boah, ist das krass. Ja. Ich frage mich aber auch immer wieder, warum tust du dir das an? Ich weiß nicht, weil, ich muss ja arbeiten. Ich wollte gerade fragen, hättest du denn die Chance, auch eine andere Arbeit zu finden? Ich habe drei Jobs. Du hast 3 Jobs? Ja, und ich habe ein Haus zu finanzieren, ich habe die beiden Kinder, ich muss ja hier irgendwie weitermachen. Mhm. Und dieser Job ist halt, da bin ich jetzt Kranken- und Rentenversichert und im Moment gibt es halt keine Jobs. Verstehe, das ist natürlich ein großer Sachzwang. Aber ich werde das Gefühl nicht so ganz los, Andrea, dass du, als du angefangen hast, da reinzugehen, da zu arbeiten und so zu arbeiten, dass das vielleicht doch so ein kleiner Hintergedanke war, vielleicht kriege ich ihn auf diese Weise doch wieder an mich gebunden. Sagen wir mal so, ich habe nie an die Trennung so in dem Maße geglaubt. Nicht geglaubt. Da wusste ich das mit der neuen Freundin übrigens noch nicht. Ach so. Nee, das wusste ich dann. Ach so, ach so. Ja. Okay, dann waren da ja schon noch Hoffnungen im Spiel. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Mhm. Aber jetzt sind die Hoffnungen nicht mehr da. Jetzt lebt ihr in dieser abstrusen Situation des gemeinsamen Arbeitens. Eine ganz seltsame Verknüpfung von privat und beruflich. Ja. Er sagt zu dir, ich liebe dich nicht mehr und ich habe eine neue Frau. Mhm. Aber offensichtlich schätzt er dich sehr. Ja. Und er will dich offensichtlich zur besten Freundin haben. Oder zum besten Freund haben. Ja. So, und das ist jetzt die Frage, kannst du mit dieser Rolle leben? Ich glaube nicht mehr lange. Dann kannst du da auch nicht mehr arbeiten. Nee. Wenn du diese Rolle nicht erträgst, was ich verstehen kann, wenn man jemanden noch liebt und mit dem zusammen sein möchte, kann man nicht der gute Freund sein. Manchmal denke ich auch einfach, er ist eine Beziehung, ich bin seit 2 Jahren alleine. Mhm. Und er kennt dieses nicht, dass ich jemanden habe. Und vielleicht schmeißt er mich dann auch von ganz alleine raus, weil er es nicht ertragen kann. Er könnte das nicht ertragen, wenn ich jemand hätte. Meinst du? Ja, das weiß ich. Was natürlich sehr egomanisch wäre, weil er mutet es dir ja auch zu. Ja, ich meine, der wäre da nicht sauer, aber vielleicht wäre das auch für mich einfacher, wenn ich dann jemanden hätte. Aber ich kann mir ja nicht irgendeiner leisten. Nein, du kannst ihn nicht erzaubern. Nee. Na, natürlich wäre es für dich auch einfacher, überhaupt sich von ihm zu verabschieden, wenn du dich neu verlieben könntest. Aber du hängst da ja so drin in der Sache. Ich glaube, wenn ich jemanden kennenlerne, ich sage immer so, das ist jetzt so und so und so und so, der sagt, hier, du hast ja einen Vogel. Ja, genau, das würde der auch noch sagen, Mensch, komm, das mache ich nicht mit. Du hängst ja jeden Tag mit deinem Ex zusammen und morgen ist die Scheidung. Mhm. Ja. Also Andrea, ich sag's dir wirklich nochmal, auch wenn die Sachzwänge sehr groß sind, so rein klug von außen, glaube ich, betrachtet, ist es notwendig, dass du aus dieser Arbeitssituation bei ihm rausgehst. Wenn es irgendwie geht, wenn du das irgendwie arrangieren kannst, mach das bloß. Das ist ja Masochismus, was du da betreibst. Ja, so komme ich mir auch vor. Du kommst ja keinen Tag zur Ruhe. Kein Tag. Du wirst ja ständig mit ihm und mit allem konfrontiert, was dir wehtut. Und das Allerwichtigste wäre jetzt, nachdem morgen auch die Scheidung ausgesprochen ist und er dir ganz glasklar gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr, gilt es, dass du das verarbeitest und auch einen gewissen Abstand zu ihm gewinnst. Aber den gewinnst du nicht, wenn du räumlich mit ihm so eng aufeinander hängst. Nee. Es sei denn, du wärst auch abgeklärt, dann ging das natürlich. Wenn du jetzt auch deinen Freund hättest und ihr sagen würdet, komm, wir machen hier ein gutes Team, aber das seid ihr ja nicht. Nee, wir sind noch auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Also ich würde alles dran setzen, Andrea, alles, da wegzukommen. Das ist für dich nicht gut, das wirft dich immer wieder zurück und hindert dich daran, nach vorne zu gehen. Du trittst auf der Stelle. Ja, zumal immer, ich höre mir auch seine Sorgen an, auch die Sorgen, die er mit seiner Freundin hat. Furchtbar, furchtbar. Ja. Das sagt er dir auch noch? Ja. Er ist aber auch ein krasser Typ, sage ich dir. Er ist ein ganz lieber. Bitte? Aber der ist ein ganz lieber, aber er hat niemanden mehr und da tut mir auch wieder leid. Ja, nun komm, also du machst doch alles mit. Du bist ja auch so ein bisschen treu doof und hängst da an seiner Seite. Ja. Ne, ist so. So, mhm. So Kraft hat mir auch noch keiner gesagt. Ja, ja. Weißt du, wenn der noch einen Funken Respekt hätte vor dir, der weiß, dass du noch so an ihm hängst, das weiß der ja, ne? Davon gehe ich auch aus. Ja. So, dann erzählt man doch der Frau nicht die Liebesprobleme mit der neuen Frau. Ja, Liebesprobleme nicht. Und dann kommen dann so Sätze wie, ich glaube, die ist dumm. Und ich, ja, solche, das tut mir auch weh. Dann denke ich mir, Ralf, was machst du da für einen Blödsinn? Nein, nein, denk mal nicht an Ralf, was der für einen Blödsinn macht, sondern denk daran, was du für einen Blödsinn machst. Ja. Dass du dir das anhörst. So, jetzt ist alles gesagt, Andrea. Ja. Von meiner Seite aus. Ja, hast recht. Zieh die Konsequenzen. Ja. Geh raus aus der ganzen Kiste da, wenn es irgendwie geht. Ja. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:24 Uhr, ihr Lieben. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema von morgen vorstellen. Das Thema morgen heißt, ich bitte um Verzeihung. Und ich möchte morgen mit Menschen sprechen, die sich schuldig fühlen. weil sie in einer bestimmten Situation völlig falsch gehandelt haben. Zum Beispiel, weil sie feige waren, weil sie jemanden im Stich gelassen haben, weil sie eine Person betrogen oder verraten haben. Also unser Thema morgen heißt, ich bitte um Verzeihung. Wenn ihr jemanden um Verzeihung bitten möchtet oder dieses schon sehr lange mit euch herumtragt, weil ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr ein Schuldgefühl habt und mir morgen davon erzählen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Meldet euch hier bei uns ab 0 Uhr, wenn die Kollegen die Leitung geschaltet haben, unter der bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bitte um Verzeihung. Das ist unser Thema morgen. Hier ist Peter 30, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Das habe ich eine Frau aus dir gemacht. Ja, das hätte ich ja beinahe aus mir selber gemacht. Geschichte. Aber ich habe zwei Dinge vorneweg. Ja. Und zwar, dein Hemd ist sehr unvorteilhaft gewählt, finde ich. Ah, warum? Ja. Ich habe das ganz oft an. Warum ist es warum? Ja, es hat irgendwie so ein, so einen fröhlichen Touch. So einen fröhlichen Touch? Ja. Aber ist doch okay, oder? Aber das passt irgendwie nicht zu deiner Schädelform, finde ich, der eher einem Windhund gleicht. Ein Windhund? Ich habe doch so einen Kastenschädel und keinen Windhund, die haben doch so ganz schmale Schädel. Nein, aber die, mein, zum Beispiel die hochrasierte Glatze, die unterstützt das irgendwie nicht, finde ich. Ja, eine Glatze ist ja auch nicht. Ja, aber ich meine die Geheimratsecken, also. Na gut, also ich kann es nicht jedem recht machen, dann wüsste ich gar nicht, was ich anziehen soll. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung? Nee, das waren schon zwei. Also einmal das Hemd und dann die Schädelform. Ja, da kann ich nur gar nichts gegen machen, gegen die Schädelform. Ja. Ja. Richtig. So. Und weiter, was ist dein Thema? Ja, gut, ich muss zugeben, das war eigentlich mein Thema. Ich habe das andere nur vorgeschoben, dass ich hier durchkomme und dir das mal mitteilen kann. Ja, okay, gut. Ehrlich muss ich sein, wobei, da muss ich ja schon morgen wieder anrufen zum Thema, ich bitte um Verzeihung. Ja, aber das ist ja ein bisschen link, jetzt hast du die Leute, meine Mitarbeiter betrogen. So belogen. Ehrlich, ja gut, ich meine, es war eine Notlüge, sage ich mal. Ja, aber dafür war es mir auch nicht so wichtig, das zu sagen, oder? Doch, es war mir schon wichtig, also du bist ja eigentlich so ein netter Kerl, aber dein Hemd, das ist wirklich übel. Das Hemd ist wirklich übel, verunsichere mich jetzt hier ganz. Ja, ich verunsichere dich doch nicht, das ist einfach nur meine Meinung. Ich kann es ja jetzt nicht mehr ausziehen, wer ich auch heute ganz viele hier. Bitte? In München. Ich kenne viele, die Domian anschauen. Ja. Und sagen, dass das Hemd übel ist. Und die sagen alle, also wenn er dieses Hemd anhat, das sieht so scheiße aus. Die sagen, das Hemd ist wirkt. Na gut, ich nehme es zur Kenntnis, eine Kritik am Hemd und am Schädel. Ja, am Schädel, das ist keine Kritik, die Schädelform gefällt mir ja eben. Ja. Die Windhundschädelform. Aber das Hemd passt nicht dazu. Okay. Sollte vielleicht irgendwas in Windhundfarbe sein. Was, in was? In Windhundfarbe. Ja. Gut, dann beenden wir das Gespräch, oder? Ja, aber Peter. Es war trotzdem nett. Ja. Gebe ich zurück. Alles Gute, Peter, nach München. Schöne Grüße. Tschüss. Ciao. Windhundschädel. Das habe ich noch nie gesagt bekommen. So, wir machen weiter mit Sabine. Und Sabine ist 35. Nee, 39. Guten Morgen. Hallo Sabine. Hallo Domian. Um was geht's? Ja? Finde ich dein Hemd überhaupt nicht hässlich. Das ist nett, dass du sagst. Ja. Gut. Ja, also bei mir ist das so, dass ich an Krebs erkrankt bin. Ja. Und zwar 2006 das erste Mal an Brustkrebs, was auch brusterhaltend damals operiert worden ist, mit Chemo und Bestrahlung behandelt worden ist. Mhm. Und ja, dann eigentlich gesagt worden ist, also ich habe gute Chancen und das wäre jetzt damit erledigt. Mhm. Jetzt, letztes Jahr im August, haben sie bei mir Lungenkrebs festgestellt. Mhm. Da, also ich war im August 4 Wochen da im Krankenhaus, da haben sie dann halt erst den linken Lungenflügel entfernt oder fast ganz entfernt. Und weil ich immer so Schmerzen im Bein hatte, haben sie das auch nochmal kontrolliert. Ich habe also jetzt 3 Sorten Krebs im Körper, Lungenkrebs, einen Weichteilkrebs im Bein und Metastasen von dem Brustkrebs. Und alles 3 hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Das heißt, 3 verschiedene Sorten Krebs und dass ich halt nicht mehr lange zu leben habe. Also der Lungenkrebs ist nicht ausgelöst durch den Brustkrebs. Nein, und das ist ein im Bein. Ein fatales Unglück, dass alle 3 Sachen so kurz hintereinander oder quasi parallel aufgetreten sind. Ja, Also der Arzt hat gesagt, er hat sowas in 20 Jahren nicht gesehen und das ist eigentlich so unglaublich, dass es schon pervers ist, weil es sowas eigentlich nicht gibt. Wie gehst du denn als junge Frau mit so einer Hammerdiagnose um? Ja, also eigentlich ist das eigentlich so, dass man eigentlich immer so ziemlich, ja, das, also es ist wirklich eigentlich die überwiegende Zeit so, dass du, ja, dass du eigentlich so lebst, als wenn du das gar nicht bist, die das jetzt gerade hat. Glaubst du es denn? Kannst du es schon richtig glauben? Also ich fühle schon, also auch gerade so in den letzten Wochen, weil es mir halt viel schlechter geht und ich jetzt auch Kontrolluntersuchungen hatte und das halt so ist, dass der Lungenkrebs, also ich habe jetzt nochmal eine Chemo bekommen, was sie eigentlich von Anfang an gesagt haben, machen sie nicht mehr, weil ich nicht mehr geheilbar bin. Und sie dann doch noch eine Chemo gemacht haben, aber halt nur mit dem Hintergrund, dass es eine lebensverlängernde Maßnahme ist. Und keine therapeutische Hoffnung damit verbunden ist. Ganz genau. Und das jetzt halt so ist, dass ich jetzt halt vorgestern eben, wie gesagt, gekriegt habe, dass das, was sie erreichen wollten mit der Chemo, was die Lunge angeht und das Bein angeht, eigentlich ganz gut ist. Ist sehr, sehr wenig gewachsen. Ja, aber in den Knochen dafür umso mehr. Und da habe ich dann halt eben auch Schmerzen. Also war mir schon klar, dass da was ist. Das Schlimmste finde ich allerdings daran eigentlich so, dass man so, ja, in den letzten Wochen, Monaten halt merkt, dass man so, ja, gewisse Leute, wo man gedacht hat, das sind deine besten Freundinnen. Die sind weg? Ja, die können mit dir nicht mehr umgehen. Das heißt, dass also wirklich Leute, mit denen du früher meintest, sehr eng verbunden zu sein. Wie viele sind denn das? Also eigentlich zwei Stück, wo ich es gar nicht von erwartet hätte. Zwei Frauen? Nee, eine Frau und ein Mann. Wo ich bei der Frau eigentlich, ja, also die hat viele Probleme in den letzten 2 Jahren gehabt. Ich war immer da, wir waren wirklich viel zusammen. Ich habe ihr immer geholfen, obwohl ich auch da eigentlich nie gesund war. Die hatte sogar, jetzt als ich im Krankenhaus war, einen schweren Autounfall. War sehr, also hatte viele Verletzungen im Gesicht. Und das fiel mir auch nicht leicht, dahin zu gehen, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Aber ich denke, ist eine Freundin und da muss man hingehen. Egal in welcher Situation, ja, da musst du durch. Und jetzt hat sie irgendwas, oder sie und dieser Mann, haben die irgendwas mal gesagt oder kommen die einfach nicht mehr? Nee, also sie hat sich ganz, ganz wenig gemeldet. Dann war sie irgendwann mal hier, weil sie was von mir brauchte. Und da habe ich halt versucht, ihr ganz vorsichtig zu sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin. Dann ist sie aber aufgestanden, ist gegangen. Das war dann zu viel und seitdem hat sie sich auch nicht mehr gemeldet. Und der Mann? Ja, ist eigentlich ein sehr guter Freund, vielleicht auch mehr gewesen. Ist mehr gewesen. Also ihr wart sogar mal zusammen, oder? Ja. Und von dem hätte ich das eigentlich überhaupt nicht erwartet. Aber da ist es halt so, dass der vor 3 Jahren seine Frau an Krebs verloren hat. Ja, dann mich gekriegt hat oder mich kennengelernt hat und dann irgendwann halt diese Geschichte kam und er eigentlich immer für mich da war. Aber jetzt eben, wie gesagt, Dienstag habe ich die Untersuchungsergebnisse bekommen. Nein, gar nicht, war am Montag. Da wollte er eigentlich mit und am Sonntag hat er halt das, was wir hatten, beendet. Hat das begründet? Nee. Also du hast die Vermutung, er will nicht noch einmal mit so einer Schwersterkrankung konfrontiert werden. Ja, ich denke, dass es damit sicherlich zusammenhängt. Also er hat also gesagt, im Klartext, du hattest mit dem ein Verhältnis bis vor kurzem. Ja. Ja. Er hat gesagt? Ja, dass er, ja, wie hat er sich ausgedrückt, dass er gesagt hat, oder wir mal gesagt haben, wenn es zu doll weh tut, das, was wir zusammen haben, oder auch die Krankheit, dann, ja, dann sagen wir es ehrlich und beenden das. Und das hat er getan, per SMS. Per SMS? Ja, und er hat sich halt nicht mehr gemeldet. Was schrieb er in der SMS? Ja, eben das, was ich gesagt habe, dass wir immer eine Abmachung haben, wenn wir merken, dass es uns nicht mehr gut tut, dass wir es beenden und dass er halt bittet, dass ich ihn freigeben soll und dass es ihm leid tut und dass er mich liebt. Na super, da kannst du ja was verkaufen. Ja. Ich muss ja sagen, Sabine, ich bin da aber richtig zornig, wenn ich sowas höre. Was sind das für Freunde oder was ist das für eine Liebe? Ja, ich versuche das immer so aus zwei Seiten zu sehen, weil ich denke, Also ich denke, ich weiß genau, dass ich mich so nicht verhalten würde. Mhm. Wenn es auch schwerfallen würde, ich wäre für denjenigen da. Mhm. Aber es gibt halt Menschen, die... Ja, ja, es gibt es, ich weiß. Die wissen einfach nicht, was sie sagen sollen und wie sie mit dir umgehen sollen. Ja, denke, aber diese, das ist das Problem. Diese Frau, diese Freundin, wie lange kennt ihr euch? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Ja. Also eine enge Frauenfreundschaft, kann man sagen. Ja, also sie war bis vor 2 Jahren meine direkte Nachbarin, haben uns fast täglich gesehen. Und als sie sich jetzt von ihrem Mann getrennt hat, war ich in der ganzen Zeit für sie da. Ich habe ihr immer geholfen, wenn es ging. Ja. Heißt das denn jetzt, dass mit diesen beiden Menschen, du, nachdem du die quasi verloren hast oder nachdem die sich von dir distanziert haben, dass du ziemlich alleine da stehst? Nee, das will ich so nicht sagen. Also ich hab noch eine sehr gute Freundin, die ist immer da. Mhm. Ich habe meine Schwester, die ist Gott sei immer Dank. Für mich da. Aber es tut trotzdem weh, ne? Ja, das ist es. Es tut weh. Also ist enttäuscht. Es ist enttäuscht, aber man hat dann schon so ein schweres Schicksal zu tragen mit den Erkrankungen und dann das auch noch. Ja, wo man will ja, das ist ja gar nicht so, dass ich, dass man will, dass sie jetzt ständig hierher kommen und reden mit dir darüber. Mhm. Gar nicht, ich will eigentlich... Nur, dass sie da sind. Ja. Dass man auch normale Sachen miteinander macht. Richtig. Und mal. Man hat eh schon keinen normalen Tageslebensablauf mehr. Du kannst nicht mehr arbeiten gehen. Und ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Das ist weg. Du lebst jetzt auch alleine in einer Nein, das ist ziemlich verwirrend. Ich lebe mit meinem Mann zusammen, der weiß aber, dass ich mit dieser anderen besagten Person was zusammen hatte. Aber wir haben, als wir halt wussten, also wir wären auch nicht mehr zusammen, wenn die Krankheit nicht wäre. Mhm. Also ihr seid eigentlich getrennt, aber seid so Freunde noch, kann man das so sagen? Wir wohnen zusammen in einem Haus, aber nur noch wegen der Kinder und eigentlich wegen der Krankheit. Ach so, du hast auch Kinder. Ja, der Kleine ist 10 und die Große ist 17. Und bei dem Kleinen ist es halt so, dass der 2006 uns wirklich, also richtig daran kaputt gegangen ist, dass ich krank war. Weiß er denn, weiß der Kleine, der ist 10 Jahre, da kann man ja schon viel reden. Ja. Weiß er, wie ernst es jetzt im Moment Nein. ist? Nein. Wann wollte ich es ihm sagen? Ja, das ist das Problem. Also 2006 haben wir gesagt, wir machen das richtig, nachdem wir es erfahren hatten. Obwohl, es ist ganz witzig, der Kleine ist so sensibel, dass es hat damals 2006 kein Mensch ein Wort darüber verloren, dass diese Stampfung, die sie damals in den Bus gemacht haben, eventuell das dabei rauskommen könnte, dass ich Brustkrebs hatte. Mhm. Eigentlich hat der Arzt gesagt, ich brauche mir keine Gedanken machen, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das bösartig ist. Aber als ich ins Krankenhaus gefahren bin und habe dieses Ergebnis gekriegt, hat mein Sohn mich gefragt, was ist, wenn das Krebs ist. Der kleine Mann hat das gesagt? Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Kian, da spricht gar keiner von. Ich habe bestimmt kein Krebs. Da war der Junge 6 Jahre alt. Sieben. Und das hat er gesagt. Ja, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich fast keiner, aber der ist so, ich weiß nicht, manchmal ist das echt erschreckend. Wie geht der denn nur, aber deine 17-jährige Tochter, die weiß Bescheid. Die weiß Bescheid, aber die ist ein ganz anderer Typ, also die redet überhaupt gar nicht. Ich glaube, die begreift das auch gar nicht. Ich hab's ihr, also der Vorteil jetzt ist 2006 bei der Krebsgeschichte habe ich meine Haare verloren. Das war diesmal bei dieser Lungenkrebsgeschichte nicht. Das heißt, der Kleine weiß zwar, dass der Krebs wieder da ist, aber er weiß nicht, worauf es jetzt hinausläuft. Weil, also bis auf das ich wirklich nicht mehr viel kann, was ich eigentlich immer versuche, wenn die Kinder zu Hause sind, mir das nicht so anmerken zu lassen, sieht man mir dieses Kranke im Moment nicht so wirklich an. Wie viel, oder anders gesagt, hast du große Angst im Moment? Also ich merke schon, dass es im Moment ziemlich schnell geht, eben halt auch aufgrund dieser Knochenmetastasen und aufgrund der Schmerzen, die ich habe, denke ich schon, dass ich nicht mehr lange habe. Ja, lange ist relativ. Fragt man? Hast du einen Arzt gefragt? Ja. Was haben die gesagt? Er hat gesagt, also ich habe einen sehr guten Arzt da gehabt, also ein 1000-prozentiger Arzt, zu dem ich gleich gesagt habe, ich möchte in keinster Weise angelungen werden, sondern ich möchte die Wahrheit wissen. Und dem habe ich dann halt irgendwann mal nach einem Zeitfaktor gefragt und da sagt er ist da überhaupt nicht für sowas zu sagen, ein Zeitfenster von, was weiß ich, 1/2 Jahr bis 3 Jahre. Aber er hat dann halt irgendwann, weil ich gesagt habe, dann sage ich Ihnen jetzt, was ich fühle, was ich vermute und Sie sagen mir einfach, ob ich recht habe. Und, also, da hast du gesagt? Ja, ich weiß halt, dass dieser Brustkrebs schon sehr aggressiv war, ein sehr seltener Krebs war. Das heißt, du siehst nicht mehr einen langen Zeitraum vor richtig. Dir. Richtig, und er hat mir dann halt bestätigt, er ganz vorsichtig sagt er, also wenn ich das halbe Jahr, das erste halbe Jahr überstehe, ist es gut. Und wenn ich ganz, ganz gut bin und sie mit der Chemo das noch einigermaßen aufhalten können, 2,5, 3 Jahre, aber das hält er eigentlich nicht für sehr realistisch. Hast du für den schlimmen Fall, der dann ja irgendwann eintreten wird, hast du da Pläne? Willst du auf eine Palliativstation oder in ein Hospiz? Ja, ich habe mich schon im Hospiz angemeldet. Ja. Und zwar, ich wohne in Bremerhaven, da gibt es noch kein offenes Hospiz, was Patienten aufnimmt. Aber es gibt in Bremen und in Oldenburg eins, und das in Oldenburg habe ich mir angeguckt. Das ist ganz toll, die sind da alle super nett, und da stehe ich jetzt auch auf der Liste. Wenn man so jung, so schwer krank wird und todkrank wird und hat Kinder, einen kleinen Jungen von 10 Jahren und 17-jährige Tochter, hadert man dann mit dem Schicksal, dass man denkt, warum muss ich so früh gehen und muss meine Kinder allein lassen? Ja, eigentlich ist also gar nicht mal, also gut, ich weiß, dass ich irgendwann sterben muss. Also keine Angst will ich jetzt nicht sagen. Es gibt schon Tage, wo du Angst hast. Aber im Großen und Ganzen denke ich halt auch, aufgrund, dass ich halt merke, was für Schmerzen es macht, wird der Punkt irgendwann kommen, mit Sicherheit, wo ich, was das angeht, froh bin, dass ich es hinter mir habe. Und ich denke, dann hat man wahrscheinlich auch keine Angst zu sterben. Aber es macht mich verrückt. Ja. Dass die Kinder da sind. Die Kinder alleine zu lassen. Ich lasse sie nicht alleine. Sie sind bei ihrem Vater gut aufgehoben. Aber die Mutter ist, du kannst nicht als Mutter mehr für sie da sein. Richtig, und ich erlebe viele Sachen nicht mehr, die ich gerne noch mitgemacht hätte. Ja, und halt der Gedanke, dass wenn ich halt tot bin und ja, die Große macht irgendwie alles so mit sich aus, die wird irgendwie klarkommen mit Unterstützung, aber der Kleine, dass ich überhaupt nicht da sein kann, um ihn irgendwie zu trösten oder so. Aber ja, wir haben jetzt eigentlich was ganz Positives gehabt, dass wir, ich war mit ihm auf dem Friedhof, habe die Gräber von meinen Oma und Opa gemacht. Und dann ging er auf den Friedhof und sagte, oh Mama, so viele tote Menschen. Ja, sagte, warum liegen die denn alle hier? Ich sag, Kilian, viele waren einfach auch krank und sind, wenn du dir das auch nicht vorstellen kannst, auch froh, dass sie dann gestorben sind, weil irgendwann kannst du auch nicht mehr. Ne? Es ist besser. Ja, sagt er, dann ist es besser, als wenn man Schmerzen hat, dass man dann stirbt, ne? Ich sag ja, so, und ich denke, da kann ich nachher ansetzen. Ja, ist aber schon ein toller Junge, wenn er mit 10 auch schon solche Sätze sagt, finde ich schon toll. Ach, liebe Sabine, meine Zeit läuft hier weg. Ja, das weiß ich, das ist völlig okay. Gott, was wünsche ich dir Kraft? Und was wünsche ich dir, dass es sich doch noch lange so verzögert, dass du noch einigermaßen gut leben kannst und bei deinen Kindern sein kannst. Da werde ich alles für tun, dass ich das, was ich geben kann, gebe ich dafür. Und regel alles so, dass du, wenn es soweit ist, dass du das Gefühl hast, ich habe alles richtig und gut geregelt. Ja, da bin ich auch schon bei. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich denke, das wird ganz gut laufen, und ich denke, nachher werden sie das auch hinkriegen. Ja. Es ist gut, dass der Vater da ist. Und, genau. Liebe Sabine, viel Kraft, alles Gute. Ja, danke schön. Viel Gutes wünsche ich dir. Und viel Spaß weiterhin bei deiner Sendung. Danke ich gucke dich nämlich, da ich nachts nicht schlafen kann, sehr oft. Alles Vielen Liebe, Dank. Alles Gute, viel Kraft. Ja, danke schön. Tschüss, Sabine. Tschüss. Susi, 41. Guten Morgen, Susi. Ja, hallo Domian. Das ist ja mal eine Überraschung, dass ich bei dir durchkomme. Das ist schön. Susi, um was geht's denn bei dir? Also ich habe kein so dramatisches Thema wie jetzt die Vorrednerin. Der möchte ich an der Stelle wirklich alles Gute wünschen. Ich hatte gestern schon mal bei deiner Redaktion angerufen, weil ich heute mein erstes Blind Date hatte. In deinem Leben? Ja. Ach. Ja. Ich habe 41, sage ich nochmal, bist du? Ja, richtig, das stimmt. Also Blind Date, müssen wir es noch erklären? Ja, wir erklären es nochmal. Erklär du es. Also es ist folgendermaßen gewesen, dass ich mich mehr oder minder spaßeshalber auf einer Dating-Seite angemeldet habe. Ja. Innerhalb von einem Tag, also 24 Stunden, circa 100 Leute mich da angeschrieben haben. Und das war mir definitiv zu viel. Ich habe dann also nur zu ein, zwei Leuten überhaupt, konnte ich nur antworten. Ich konnte es gar nicht alles beantworten und habe mich einen Tag später wieder abgemeldet. Hast du ein Bild auf die Seite gestellt von dir? Ja. Ja, das scheint ja eingeschlagen zu sein. Ja, das ist sicherlich Geschmackssache. Ich kam mir davor wie Freiwild irgendwie. Und also ich habe mich dann nach einem Tag wieder abgemeldet. Und wie gesagt, mit zweien hatte ich Kontakt, wobei das eine war eigentlich mehr ja, so ein Mitleidskontakt. Und der andere hat mich tatsächlich interessiert. Und mit dem habe ich mich tatsächlich heute getroffen. Mhm. Und das war auch super, super toll. Das Wo habt ihr euch getroffen? In einem ganz, an einem öffentlichen Platz. Also wir sind ganz normal essen gegangen. Ja. Und das war auch sehr schön. Und das hat mir auch super gefallen. Das Problem ist nur, dass ich in der Vergangenheit, das ist jetzt sicherlich zu viel und sprengt den Rahmen deiner Sendung, aber ich habe relativ negative Erfahrungen gemacht. Mhm. Und daher habe ich jetzt das Problem, mich überhaupt irgendwie, wie soll ich sagen, darauf einzulassen. Verstehe. Das genau ist der Haken an der Sache. Aber, also erste Verabredung dieser Art, ist heute gelaufen bei dir. Genau. Du warst mit dem Mann essen, wie alt ist der Mann? Der ist 3 Jahre älter als ich. 3 Jahre älter als du. Und, ich meine, wenn man zusammen isst, hat man eine Weile Zeit und kriegt schon Eindruck von einem Menschen. Ja, der ist super. Wir haben auch die letzten 2 Tage, also insgesamt 12 Stunden telefoniert. Da lernt man schon einiges kennen. Ja. Ich glaube, uns beiden haben da fast schon die Ohren geblutet. Und der ist solo? Der ist solo, ja. Wenn es alles stimmt, was er sagt? Ja, also ich habe den Eindruck, er hat sich mir sehr ehrlich gegenüber präsentiert, aber ich habe halt trotzdem Problem mit dem Glauben und mit dem Vertrauen. Mhm. Ne? Natürlich kann man jetzt nach einem Date sowas auch noch nicht so, also Susi, beurteilen, aber ich bin da halt irgendwo, ich weiß nicht, irgendwie halte ich mich selber dafür ein gebranntes Kind und so schön wie es war, ich habe eigentlich Angst, dass ich mich wieder verlieben könnte. Weil du Angst hast, irgendwann vielleicht wieder enttäuscht zu werden. Ganz genau. Mhm. Genau das ist. Das heißt, da liegen herbe Enttäuschungen hinter dir in deinem Leben. Wie lange bist du denn jetzt solo? Ein Dreivierteljahr. Wobei meine letzte Beziehung kann man nicht wirklich ernst nehmen. Die lief 2 Jahre, war eine Fernbeziehung und ich habe den in den 6 Jahren tatsächlich, in den 2 Jahren 6-mal gesehen. Immerhin hast du aber eine Sehnsucht nach einer Beziehung, sonst wärst du gar nicht auf diese Seite gegangen. Ja, irgendwie einerseits schon. Ja. Wobei ich muss aber auch sagen, ich habe mit dem Alleinsein an sich kein Problem. Ich habe schon mal 5 Jahre alleine gelebt und Alleinsein und Einsamsein ist für mich ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, ich kann ja sehr gut alleine sein. Das ist für mich gar nicht so dramatisch. Hast du einen Freundeskreis, also bist eingebunden? Ja, ich lebe recht zurückgezogen, aber ich habe ein paar Menschen um mich, die mir sehr wichtig sind. Ja. Und ich habe auch einen Job, der mich sehr erfüllt. Was machst du beruflich? Ich bin Fotografin. Ach so, ja, ein toller Beruf. Und da hat man natürlich immer tolle Leute um sich. Aber das ist natürlich alles oberflächlich und das ist Job. Ne? Aber also, ich will dir mal sagen, zuerst hört sich das für mich jetzt erstmal toll an. Du hast einfach, das ist ja wie ein kleiner Lotteriegewinn. Absolut. Ne, da triffst du dich mit jemandem rein zufällig, weil du da auf die Seite gegangen bist und hast den ausgewählt und waren so. Der gefällt mir auch. Also ja, und er gefällt. Schon gestehen. So, und ihr wart zusammen und du sagst, der erste Eindruck ist gut, er gefällt dir sogar. Mhm. Das ist doch die allerbeste Voraussetzung zu sagen, okay, ich lasse mich mal vorsichtig drauf ein und wir lassen es langsam angehen. Ja. So habe ich es bisher immer gemacht und immer auf die Nase gefallen. Ja, aber immer? Dein ganzes Leben lang? Ja. Also ich muss sagen, ich hatte nicht viele Männer in meinem Leben. Ich hatte immer sehr lange Beziehungen, aber die waren auch immer sehr intensiv und scheiterten immer sehr dramatisch. Aber immerhin hast du sehr lange Beziehungen gehabt. Ja. Das heißt, also aber 7 Jahre mit einem Alkoholiker sind nicht lustig. Ja. Also das sind so Geschichten, die sind sehr prägend. Aber gab es denn auch mal gute Zeiten mit in den Beziehungen, die du hattest? Prozentual, aber weniger als die schlechten. Also natürlich gab es auch gute Zeiten, sonst hätte ich es so lange sicherlich nie ausgehalten. Ich finde, da wird das höchste Eisenbahn jetzt der Liebe nochmal eine neue Chance zu geben. Meinst du? Ja. Genau, das ist der Punkt, den ich nämlich anzweifle. Ne? Doch, Susi, auf jeden Fall. Mensch, du bist 41, das ist ein gutes Alter. Und wenn du bisher noch nicht so super tolle Erfahrungen gemacht hast, dann ist jetzt vielleicht die Zeit reif, dass sie kommen. Aber mach es nicht euphorisch. Mach es vorsichtig. Nein, das ist nicht so. Mach es auch mit gegebener Skepsis. Klar. Wir alle haben schon so viele Lügengeschichten gehört von Leuten, die sich übers Netz kennengelernt haben. Ich will es dir nicht mies meinen. Ich sag nur, mach es mit wachem Verstand. Das ist auch völlig richtig, weil mein Krux ist eben genau das, dass ich eben überskeptisch bin, dass ich sehr misstrauisch bin, dass ich alles in Frage stelle. Und ja, aber man darf sich auch dadurch nicht alles kaputt machen. Ja, genau da, glaube ich, stehe ich mir eben selber im Weg. Also das ist nämlich nicht so einfach. Ich möchte dich animieren oder dir Mut machen, das weiterlaufen zu lassen. Sie ist wie ein Schicksalsgeschenk, das ist ein Glücksfall, dass du da jemanden triffst. Ja, du weißt selbst, wie schwierig es ist, Menschen zu treffen, wo man im ersten Moment gleich so sagt, oh, nicht schlecht. Klar, ich habe den gesehen und war fasziniert. Ja, also. Ne? Also, und es war auch genau der sich da auch so präsentiert hat. Also, und wenn es ein guter Typ ist, dann wird er sich auch darauf einlassen, wenn du möchtest, dass es langsam sich entwickelt. Ja, auf jeden Fall. So, er hat auch vorsichtig gefragt, ob wir uns die Woche dann nochmal treffen und so. Ja, also mach, Susi, mach. Meinst du? Ja, unbedingt. Susi, alles für dich hinterher und denkst, Mann, da habe ich mir dann eine gute Chance vielleicht durch die Lappen gehen lassen. Okay. Ich wünsche viel Glück und mach es. Dankeschön. Alles Gute. Das ist ganz lieb von dir. Tschüss, Susi. Ciao. Ciao. Tschüss. So, nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen, auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema, ich bitte um Verzeihung. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die, sich in irgendeiner Weise schuldig fühlen, die in bestimmten Situationen in ihrem Leben sich vielleicht mal völlig falsch verhalten haben und möchten sich eigentlich bei jemandem entschuldigen oder um Verzeihung bitten, weil ihr vielleicht zu feige wart in einer Situation oder weil ihr jemanden im Stich gelassen habt oder weil ihr eine Person betrogen habt oder eine Person sogar verraten habt. Vielleicht tragt ihr das schon sehr lange mit euch herum und sagt, ich möchte mich so gerne entschuldigen, ich möchte um Verzeihung bitten, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer, unter unserer bekannten Telefonnummer. Oder aber mailt uns zu domian@wdr.de und nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, jetzt freue ich mich auf die Andrea. Und Andrea ist 48. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Andrea. Um was geht's? Bei mir geht's um ein ähnlich gestricktes Thema und zwar hatte ich auch nicht viele Männer. Meinen ersten Mann, meinen zweiten Mann. Mhm. Während der zweiten Ehe hatten wir eigentlich wie auch in der ersten finanzielle Probleme und ich habe dann nach einem Job gesucht und habe an sich den für mich richtigen gefunden, nämlich Telefonsex zu machen. Aha. Ja. Wann war das? Wie lange machst du das jetzt schon? Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich habe es 2,5 Jahre gemacht. Ach so, ja. Ja. Mhm. Und habe es auch sehr gerne gemacht in der Zeit. Nur gab es dann Streitigkeiten mit der Chefin und dann habe ich aufgehört. Mhm. Egal wie, ich habe dann nach dieser Zeit, beziehungsweise in dieser Zeit, einen Mann, der mich dort immer anrief, sozusagen lieben gelernt. Erstmal am Telefon? Ja, erstmal am Telefon, ja. Über die Stimme. Ich meine, es geht ja viel über die Stimme. Ja, ja. Nur, eigentlich nur. Ja. Es gibt natürlich in der Sparte viele Verrückte, aber eben auch einige Normale, sag ich mal. Mhm. So wie ich das beurteilen konnte. Mhm. Und er gehörte dazu und ich habe ihn dann, nachdem ich aufhörte, im Silvester 2008, 2009 privat kontaktiert. Mhm. Und habe ihn dann auch, weil er sich sehr darüber freute. Hast du das von dir aus initiiert, den privaten Kontakt? Ja, genau. Ich hatte die Nummer im Kopf, weil die hat man irgendwann im Kopf. Ach, ist ja interessant. Von den Leuten, die also immer anrufen, einem mal sprechen wollen. Da hat er sich aber gewundert, wer da bei ihm anruft. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch gefreut. Und ich habe mich gefreut, dass er sich gefreut hat. War alles wunderbar. Und dann fand das erste Treffen statt. Wie aufregend, wenn du total aufregend. Ja, wie lange hast du den dann akustisch gekannt? Aber ich denke mal, also über ein Jahr. Über ein Jahr. Da bildet sich ja ein Bild, eine Vorstellung. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, früher, wenn ich Radio gehört habe, hatte ich immer nach einer gewissen Zeit bestimmte Bilder, wie ich mir einen Moderator vorstellte. Genau. Ja. Und wenn man den dann irgendwann im Fernsehen mal sah oder Bilder, war es meistens ein ganz anderer Typ, als man sich vorgestellt hat. Wie war es bei dir? Es war ähnlich geartet. Nur kann ich dazu sagen, besser oder schlechter? Nicht schlechter. Es war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aha. Aber ich hatte viel zu viel positive Eindrücke durch die Stimme und durch die Art, wie er mit mir gesprochen hat. Ihr hattet also vorher, das habe ich jetzt vorausgesetzt, keine Fotos ausgetauscht? Nein. Das durfte man erst nicht und wir hatten es auch privat nicht gemacht, weil dann hätte ich Gefahr laufen müssen, dass mir gekündigt wird. Oh, ach so, verstehe. Und war er denn von dir auch positiv überrascht? Oder vielleicht? Ich denke, er war von mir positiver überrascht als ich von ihm, was nichts heißen soll. So, wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Ja, ich habe ihn getroffen, also zwischen uns liegen 550 Kilometer, also Fernbeziehung, wenn du so willst, in Anführungsstrichen. Und ich habe mich wirklich in ihn verknallt. Mhm. Getroffen haben wir uns letztes Jahr bestimmt 7, 8, 9, 10 Mal, keine Ahnung. Wir haben uns hier in Bergisch Gladbach getroffen, wo ich wohne. Ja. Dann auch in einem Ort, wo er meistens arbeitet, also er ist im Innenausbau tätig. Ja. Und dann haben wir uns in der Nähe von Frankfurt getroffen, im Hotel. Ja. Ne? Das lag dann halt in der Mitte und jeder hatte irgendwie die Möglichkeit, sich zu sehen. Bist du denn heute mit diesem Mann zusammen? Bitte? Bist du denn heute mit diesem Mann zusammen? Das ist ja eben das Problem, ich bin es nicht. Weil er nicht diese, die Gefühle entwickelt, die ich entwickelt habe. Er mag mich. Mhm. Ja, du kannst es dir vorstellen. Mhm. Ist er irgendwie gebunden? Nein, gar nicht. Ich war einmal bei ihm und das ist dann eigentlich in einem Malheur geendet, dass ich dann nach Hause gefahren bin, weil er mit der Situation nicht umgehen konnte. Also ich denke, er ist beziehungsunfähig. Wie alt ist er? Er ist 10 Jahre jünger wie ich. 10 Jahre jünger. 38. Aber ist natürlich, ja. Aber er gibt mir das, was ich immer wollte. Ja. Und das habe ich auch während der Telefonate gemerkt. Aber nur sexuell? Ja. Er kann dir ja nicht alles geben, was du wolltest, weil er kann dir ja nicht Liebe geben, wenn er dich nicht liebt. Das möchtest du ja eigentlich auch. Ja, natürlich will ich das auch. Mir würde schon reichen, wenn er sagen würde, Andrea, komm doch mal von mir aus eine Woche hoch und wir machen mal lecker Urlaub hier an der Ostsee. Ne? Aber was will er von dir? Ab und zu Sex oder was? Ja, das ist eben das, was ich nicht hören will, aber was wahrscheinlich eine Tatsache ist. Mhm. Das heißt, wenn ihr euch seht, dann... Ich will einfach von einem Mann mal hören, so wie von dir, wie ich das Ganze anpacken soll. Ich bin mir so unsicher, weil ich, wenn ich mit ihm rede, tagelang nacheinander, diese Euphorie, wir reden ja nicht über das Wetter, wir reden über andere Dinge, weil wir uns eben nicht anders kriegen oder haben. Wie, ja? wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Ich sag mal alle 5-6 Wochen. Oh, das ist natürlich sehr wenig. Telefoniert ihr nach wie vor miteinander? Im Moment nicht. Im Moment ist Sendepause. Das ist eben so eine Pause, die mich kirre macht. Ja. Weil ich mich... Ich habe keinen Pack an, weißt du? Ich habe die Wochen vorher laufen so super ab. Wir sind am Telefon hocherotisch, sage ich jetzt mal. Versprechen uns die dollsten Dinge. Achso, das und ist... Und auf einmal ist Sendepause. Also selbst nachdem ihr mehr oder weniger eine Affäre hattet, gab es auch noch Telefonsex? Dauernd? Ja. Das ist also im Prinzip Thema Nummer 1. Wir reden noch über ganz banale Dinge. Aber das ist das Thema Nummer 1. Wenn ihr euch trefft, geht es immer in die Kiste. Ja. Ja. Und er hat zu dir gesagt, dass er dich nicht liebt. Dass er nicht verliebt ist. Hat er gesagt? Ja, ja. Hat er gesagt? So ehrlich ist er, ja, ja. Er ist eine ehrliche Haut, das muss ich sagen. Ja, da musst du auch so tapfer sein und dir das auch vor Augen halten. Ich merke, ich habe so das Gefühl, du wischst das so schnell weg. So wie du auch nicht gerne hören möchtest, dass du für den eine heiße Bettgeschichte bist. Er liebt es so, wie ich bin. Wir lieben unseren Sex miteinander. So. Wir sind wie voneinander geschaffen. Ja, aber ja, ja. Aber nicht mehr. Und das macht mich so wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, das ist natürlich auch immer das große Drama, Andrea. Denn ich weiß, wenn der mich jetzt wieder anruft, ich bin wieder da. Ja, ja? Ich weiß. Ich sag nicht nein. Ein klassisches Drama. Da ist ist in Anführungsstrichen klar. Ja, da verstehen zwei Personen sich sexuell wunderbar. Die eine Person will aber nur den Sex, die andere Person ist verliebt. Das endet immer dramatisch. Natürlich für die Person, die verliebt ist. Ja, weil für ihn nicht. Für ihn ist das egal. Du bist ihm vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Pelle gerückt, deswegen meldet er sich im Moment nicht. Aber der wird bald wieder Bock haben, dann meldet er sich und dann ist Andrea wieder da und säuselt ins Telefon. Ja, und vor allen Dingen, er ist auch dann so lieb und sympathisch und sagt mir nette Dinge. Natürlich. Er weiß ja, welches Knöpfchen er drücken muss, damit du aufgehst. Natürlich. Ne? Klar. Andrea, was würdest du mir raten? Ich meine, klar, sagt mir mein Verstand, Andrea, Finger von dem Mann. Ja, in solchen Situationen, das sagt mir auch wirklich meine private Lebenserfahrung, weil ich solche Situationen auch privat schon erlebt habe, wie du, in der du jetzt steckst, hilft nur Härte. Härte gegen sich selbst. Mhm. Indem man wirklich so einen Kontakt radikal kappt. Das ist am Anfang schmerzhaft und traurig und schlimm, aber es ist langfristig und auf Dauer ist es die bessere Lösung, weil du ich merke, dass ich mich kaputt mache. Machst du. Also seelisch. Ja, machst du. Wenn der Punkt erreicht ist, dass du dir sicher bist, dass der Typ sich nie in dich verlieben wird und nie mit dir eine wirkliche Beziehung haben will, und der Punkt scheint mir da zu sein bei euch, dann muss man gehen. Ja, oder leide noch so lange, bis du es nicht mehr aushalten kannst. Wahrscheinlich ist das, ich wollte es nur noch mal von dir gehört haben, einfach um auch ein paar Stimmen zu hören, weißt du, ich rede ja auch mit Freundinnen und anderen Bekannten. Weißt du, das ist natürlich alles leichter gesagt als getan, was ich gerade gesagt habe. Denn man darf nicht die irrationale Macht der Sexualität unterschätzen. Das ist natürlich ein Anziehungspunkt ohnegleichen, dass man sich immer... Also wie gesagt, er mag mich sehr, ja? Wir haben auch den gleichen Humor und so, aber es reicht eben nicht für eine Partnerschaft. Nein, es reicht nicht für eine... Der liebt dich nicht. Ja. Der liebt dich nicht und der findet dich scharf im Bett. Du bist ein toller Betthase für ihn. Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, ich möchte sogar behaupten, dass ich das bin, aber gut, eine andere Sache. Andrea, ich hab dir erst gesagt, ich glaube, da muss man vermeintlich gegen sich entscheiden. Letztendlich ist es gut für einen selbst, wenn man das macht. Ich versuche es und nehme deinen Rat Halt Ausschau nach einem neuen Mann. Ach, in meiner Nähe vor allen Dingen, ja. Immer wieder das neue Spiel und immer wieder schwierig, ich weiß. Ich muss Schluss machen, liebe Andrea. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Ich dir auch. Danke. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute hat Ove Petersen und morgen heißt unser Thema Ich bitte um Verzeihung. Wer von euch sagt das? Wer von euch möchte jemanden um Verzeihung bitten? 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, bis morgen.